Die Verschwörung des Fiesco zu Genua von Friedrich Schiller. Nichts mehr, kein Wort mehr. Es ist am Tag. Gnädige Frau. Vor meinen Augen, eine stadtkundige Kokette im Angesicht des ganzen Adels von Genua. Vor meinen Augen. Nehmen Sie die Sache für das, was sie wirklich war. Eine Galanterie. Galanterie. Und das Wechselspiel ihrer Augen, das ängstliche Lauern auf ihre Spuren, der lange Kuss auf ihren entblößten Arm und die starre Betäubung, worein Fiesco versunken saß, als wäre um ihn her die Welt weggeblasen und er allein mit dieser Julia im ewigen leeren Galanterie. Gutes Ding, das noch nie geliebt hat. Streite mit mir nicht über Galanterie und Liebe. Ach, war das nicht die Stimme Fiescos, die aus dem Lärm hervordrang? Kann er lachen, wenn seine Leonore im Einsamen weinet? Nicht doch, mein Kind. Es war Gianettino Dorias bäuerische Stimme. Sie war, Signora. Aber kommen Sie in ein anderes Zimmer. Du entfärbst dich, Bella. Du lügst. Ich lese in deinen Augen, in den Gesichtern der Genueser eine etwas... Oh, gewiss, diese Genueser wissen mehr, als für das Ohr einer Gattin taugt. Oder alles vergrößernden Eifersucht. Da er noch Fiesco war, ein blühender Apoll verschmolzen in den männlich schönen Antinous. Stolz und herrlich trat er daher nicht anders, als wenn das durchlauchtige Genua auf seinen jungen Schultern sich wiegte. Das ganze weibliche Genua kam in Aufruhr um diese schöne Eroberung. Und nun mein ihn zu nennen. Mein Genuas größten Mann. Der vollendet sprang aus dem Meißel der unerschöpflichen Künstlerin. Alle Größen seines Geschlechts im lieblichsten Schmelze verband. Höre, Mädchen, ich vertraue dir einen Gedanken. Als ich am Altar stand neben Fiesco, seine Hand in meine Hand gelegt, hatte ich den Gedanken, dieser Fiesco, dessen Hand jetzt in der deinigen liegt, dieser dein Fiesco, wird Genua von seinen Tyrannen erlösen. Und diese Vorstellung kam einem Frauenzimmer am Brauttag? Erstaune, Bella, der Braut in der Wonne des Brauttags. Ich bin ein Weib, aber ich fühle den Adel meines Bluts, kann es nicht dulden, dass dieses Haus Doria über unsere Ahnen hinauswachsen will. Jener sanftmütige Andreas, es ist eine Wollust, ihm gut zu sein, mag immer Herzog von Genua heißen. Aber Gianettino ist sein Neffe, sein Erbe. Und Gianettino hat ein freches, hochmütiges Herz. Genua zittert vor ihm und Fiesco. Fiesco, gehe jetzt und siehe diesen Halbgott der Genueser im schamlosen Kreis der Schwelger und Buhldirnen sitzen, ihre Ohren mit unartigem Witz kitzeln, ihnen Märchen von verwünschten Prinzessinnen erzählen. Das ist Fiesco. Ach, Mädchen, nicht Genua allein verlor seinen Helden. Auch ich, meinen Gemahl. Reden Sie leise. Man kommt durch die Galerie. Fiesco kommt. Fort, fort. Mein Anblick könnte ihm einen trüben Augenblick machen. Lakaien! Läufer! Gräfin, wohin? Was beschließen Sie? Nichts, zumindest nichts, Graf. Mein Wagen soll vorfahren. Sie erlauben es noch nicht. Hier ist eine Beleidigung. Beleidigung? Wer ist hier, der beleidigen kann? So gehen Sie doch. Nicht, bis Sie mir den Verwegenen sagen, göttliche Julia. Ah, schön, schön. Wollen Sie die Impertinenzen Ihrer Frau mit Ihren Galanterien abbüßen? Impertinenzen? Ihnen? Aufzubrechen, den Sessel zurückzustoßen, der Tafel den Rücken zu kehren, der Tafel, Graf, an der ich sitze. Es ist nicht zu entschuldigen. Und mehr ist es nicht? Ist es denn meine Schuld, dass der Graf seine Augen hat? Das Verbrechen Ihrer Schönheit, Madonna, dass er sie nicht überall hat. Keine Delikatesse, Graf, wo die Ehre das Wort führt. Ich fordere Genugtuung. Finde ich sie bei Ihnen oder hinter den Donnern des Herzogs? In den Armen der Liebe, die ihn den Misstritt der Eifersucht abbittet. Eifersucht? Was will denn das Köpfchen? Ob sie wohl eine bessere Fürsprache für ihren Geschmack zu erwarten hat, als wenn ich ihn für den meinigen erkläre? Doria und Fiesco. Ob sich die Gräfin von Lavagna nicht geehrt fühlen muss, wenn die Nichte des Herzogs ihre Wahl beneidenswürdig findet? Ich setze den Fall, Graf, dass ich sie so fände. Grausamst, um mich dennoch zu quälen. Ich weiß es, göttliche Julia, dass ich nur Ehrfurcht gegen sie fühlen sollte. Meine Vernunft heißt mich das Knie des Untertans vor dem Blut Doria beugen. Aber mein Herz betet die schöne Julia an. Eine Verbrecherin ist meine Liebe, aber eine Heldin zugleich. Die kühn genug ist, die Ringmauer des Ranges durchzubrechen und gegen die verzehrende Sonne der Majestät anzufliegen. Julia, diese Nacht seine Festnacht der Götter. Die Freude soll ihr Meisterstück machen. Der Boden meiner Zimmer lecke zyprischen Nektar. Musik lärme die Mitternacht aus ihrem bleiernen Schlummer auf. 1000 brennende Lampen spotten die Morgensonne hinweg. Allgemein sei die Lust. Der bacchantische Tanz stampfe das Totenreich in polternde Trümmer. Bravo, bravo! Diese Weine glitschen herrlich. Unsere Tänzerinnen springen am Hervé. Wie einer von euch streue es in Genua aus, ich sei heiteren Humors. man könne sich gütlich tun. Bei meiner Geburt, Sie werden den Tag rot im Kalender zeichnen und drunter schreiben, heute war Prinz Doria lustig. Es lebe die Republik! Hier liegen die Scherben. Du hast mich verstanden, Mohr? Wohl. Die weiße Maske. Wohl. Ich sage die weiße Maske. Seid unbekümmert. Und einen tüchtigen Stoß. Er soll zufrieden sein. Dass der arme Graf von Lavagna nicht lange leide. Um Vergebung. Wie schwer möchte ungefähr sein Kopf ins Gewicht fallen? 100 Zechinen schwer. Vielleicht. Was brummst du da? Ich sage, es ist eine leichte Arbeit. Das ist deine Sorge. Dieser Mensch ist ein Magnet. Alle unruhigen Köpfe fliegen gegen seine Pole. Höre, Kerl, fasse ihn ja recht. In höchstens 3 Tagen muss er kalt sein. Seid unbekümmert. Prinz, ich bin jetzt doppelt in Ihren Banden. Gianettino herrscht über meinen Kopf und Genua über mein Herz, Ihre liebenswürdige Schwester. Fiesco ist ganz Epikuräer geworden. Die große Welt hat viel an ihm verloren. Aber Fiesco, nichts an der großen Welt. Leben heißt träumen. Weise sein, Gianettino, heißt angenehm träumen. Kann man das besser unter den Donnern des Throns, wo die Räder der Regierung ewig ins gellende Ohr krachen, als am Busen eines schmachtenden Weibes? Gianettino Doria mag über Genua herrschen. Fiesco wird lieben. Es wird Mitternacht. Die Zeit rückt heran. Lavagna, wir danken für deine Bewirtung. Ich war zufrieden. Das ist alles, was ich wünschen kann, Prinz. Also gute Nacht. Morgen ist Spiel bei Doria und Fiesco ist eingeladen. Musik! Licht ab! Platz den Namen des Herzogs! Platz den Namen des Herzogs! Platz den Namen des Herzogs! Platz den Namen des Herzogs! In der Hölle! Niemals in Genua! Ich werde hier Gäste gewahr, die Freuden meines Festes nicht teilen. Nicht einer. Sollte mein guter Wille einen Genueser missvergnügt weglassen? Ich wollte nicht, dass jemand hier Langeweile hätte. Darf Ihre Augen mit Feuerwerk ergötzen? Wollen Sie die Künste meines Harlekins hören? Vielleicht finden Sie bei meinem Frauenzimmer Zerstreuung? Oder wollen wir uns zum Pharao setzen und die Zeit mit Spielen betrügen? Wir sind gewohnt, Sie mit Taten zu bezahlen. Eine männliche Antwort, Verena. Aber was soll der Trauerflor an deinem Arm? Sollte Verena jemand begraben haben und Fiesco nichts darum wissen? Trauerpost taugt nichts für Fiescos lustige Feste. Doch, wenn ein Freund ihn auffordert. Freund meiner Seele, wer ist uns beiden gestorben? Beiden. Beiden. Oh, allzu wahr. Ich besinne mich, dass mich Fiesco Bruder nannte, weil ich der Sohn seines Vaterlandes war. Ah, ist es das? Also auf einen Spaß war es abgezielt. Trauerkleider um Genua. Und es ist wahr, Genua liegt wirklich in den letzten Zügen. Der Gedanke ist einzig und neu. Unser Vetter fängt an, ein witziger Kopf zu werden. Er hat es ernsthaft gesagt, Fiesco. Freilich, freilich, Bogonino, das war's eben. Wo bist du hingekommen, Fiesco? Wo soll ich den großen Tyrannenhasser erfragen? Ich weiß eine Zeit, wo du beim Anblick einer Krone Gicht bekommen hättest. Gesunkener Sohn der Republik. Du bist der ewige Grillenfänger. Mag Doria Genua in die Tasche stecken. Was kümmert's uns? Wir trinken Zyprier und küssen schöne Mädchen. Ist das deine wahre, ernstliche Meinung? Warum nicht, Freund? Ist es denn eine Wollust, der Fuß des trägen, vielbeinigten Tieres Republik zu sein? Dank es dem, der ihm Flügel gibt und die Füße ihrer Ämter entsetzt? Gianettino Doria wird Herzog. Staatsgeschäfte werden uns keine grauen Haare mehr machen. Fiesco, ist das deine wahre, ernstliche Meinung? Andreas erklärt seinen Neffen zum Sohn und Erben seiner Güter. Wer wird der Tor sein, ihm das Erbe seiner Macht abzustreiten? So kommt, Genueser! Verena! Verena! Dieser Republikaner ist hart wie Stahl. Seid ihr der Graf Lavagna? Die Blinden in Genua kennen meinen Tritt. Was soll dir der Graf? Was willst du und wer bist du? Ein Sklave der Republik. Sklaverei ist ein elendes Handwerk. Was suchst du? Herr, ich bin ein ehrlicher Mann. Ja, häng immer dieses Schild vor dein schwarzes Gesicht hinaus, das wird nicht überflüssig sein. Aber was suchst du? Herr, ich bin kein Spitzbube. Ah, es ist gut, dass du das beifügst und doch wieder nicht gut. Aber was suchst du? Seid auf eurer Hut, Lavagna. Das bin ich wirklich. Man hat nichts Gutes gegen euch vor, Lavagna. Das sehe ich. Hütet euch vor dem Doria. Freund, sollte ich dir doch wohl Unrecht getan haben? Diesen Namen fürchte ich wirklich. So flieht vor dem Mann. Könnt ihr lesen? Eine kurzweilige Frage. Hast du was Schriftliches? Euren Namen bei armen Sündern. Lest dies Blatt. Bleib, guter Freund. Dein Dolch hat schlechte Arbeit gemacht. An wen hast du deinen Tagelohn zu fordern? Man kann mich nicht höher hängen, als der Galgen ist. Nein, tröste dich. Nicht an die Hörner des Monds, aber doch hoch genug, dass du den Galgen für einen Zahnstocher halten sollst. So. Doch deine Wahl war zu staatsklug, als dass ich sie deinem Mutterwitz zutrauen sollte. Sprich also, wer hat dich gedungen? Ja, einen Schurken könnt ihr mich schimpfen, aber einen Dummkopf verbitte ich. Ist die Bestie stolz? Bestie, sprich, wer hat dich gedungen? Wer mich gedungen hat? Und waren's doch nur 100 magere Zechinen. Wer mich gedungen hat? Prinz Gianettino. 100 Zechinen und nicht mehr für des Fiesco-Kopf. Schäme dich, Kronprinz von Genua. Hier, Bursche, sind 1000 und sag deinem Herrn, er sei ein knickriger Mörder. Herr? Du besinnst dich, Bursch? Das Geld habe ich nicht verdient. Ein Schafskopf von einem Gauner, den Galgen hast du verdient. Dich würde ich hängen lassen, wenn es ihm nur so viel mehr als 2 Worte kostete. Der Herr sind gar zu gütig. Behüte Gott, nicht gegen dich. Es gefällt mir nun eben, dass meine Laune einen Schurken wie du bis zu etwas und nichts machen kann. Und darum gehst du frei aus. Eine Ehre ist der anderen wert. Wenn jemand auf dieser Halbinsel eine Gurgel für euch überzählig hat, befehlt und ich schneide sie ab, unentgeltlich. Oh, eine höfliche Bestie. Sie will sich mit fremder Leute Gurgeln bedanken. Wir lassen uns nichts schenken, Herr. Unser Eins hat auch Ehre im Leib. Du bist ein drolliger Gauner. Setzt mich erst auf die Probe. Ihr werdet einen Mann kennenlernen, der sein Exerzitium aus dem Stegreif macht. Ich kann euch von jeder Spitzbubenzunft ein Testimonium aufweisen, von der untersten bis zur höchsten. Was ich nicht höre, also auch Schelme erkennen Gesetz und Rangordnung? Lass mich doch von der untersten hören. Pfui, gnädiger Herr, das ist das verächtliche Heer der langen Finger, ein Elendgewerb, das keinen großen Mann ausbrütet, arbeitet nur auf Carbaccio und Raspelhaus und führt höchstens zum Galgen. Ein reizendes Ziel. Ich bin auf die bessere begierig. Das sind die Spione, bedeutende Herren, denen die Großen ein Ohr leihen, wo sie ihre Allwissenheit holen, die sich wie Blutigel in Seelen einbeißen, das Gift aus dem Herzen schlürfen und an die Behörden speien. Ich kenne das. Weiter? Der Rang trifft nunmehr die Meuter, Giftmischer und alle, die ihren Mann lang hinhalten und aus dem Hinterhalt fassen. Feige Memmen sind's oft, aber doch Kerls, die dem Teufel das Schulgeld mit ihrer armen Seele bezahlen. Hier tut die Gerechtigkeit schon etwas Übriges. Strickt ihre Knöchel aufs Rad und pflanzt ihre Schlauköpfe auf Spieße. Das ist die dritte Zunft. Ja, aber sprich doch, wann wird die deinige kommen? Das sind Männer, die ihren Mann zwischen 4 Mauern aufsuchen. Durch die Gefahr eine Bahn sich hauen, ihm gerade zu Leib gehen, mit dem ersten Gruß ihm den Großdank für den zweiten ersparen. Unter uns, man nennt sie nur die Extrapost der Hölle. Wenn Mephistopheles einen Gelust bekommt, braucht's nur einen Wink. Und er hat den Braten noch warm. Du bist ein hartgesottener Sünder. Einen solchen vermisst ich längst. Gib mir deine Hand, ich will dich bei mir behalten. Ernst oder Spaß? Und mit völliger Ernst. Und gebe dir 1000 Zechinen des Jahres. Top! Lavagna, ich bin euer. Und zum Henker fahre das Privatleben. Braucht mich, wozu ihr wollt. Zu eurem Spürhund, zu eurem Parforschung, zu eurem Fuchs, zu eurer Schlange, zu eurem Kuppler und Henkersknecht. Herr zu allen Kommissionen. Nur beileibe zu keiner ehrlichen. Dabei benehme ich mich plump wie Holz. Sei unbesorgt. Wenn ich ein Lamm schenken will, lasse ich es durch keinen Wolf überliefern. Geh also gleich morgen durch Genua und untersuche die Witterung des Staats. Lege dich auf Kundschaft, wie man von der Regierung denkt und vom Hause Doria flüstert. Sondiere daneben, was meine Mitbürger von meinem Schlarvenleben und meinem Liebesroman halten. Überschwemme ihr Gehirn mit Wein, bis ihre Herzensmeinungen überlaufen. Hier hast du Geld. Geh, ruf deine ganze Bande zu Hilfe. Morgen will ich deine Zeitungen hören. Ich werde gewahr, dass du alle meine Schritte belauerst, Sacco. Und ich beobachte, dass du mir alle verbirgst. Höre, Calcagno, seit einigen Wochen arbeitet etwas auf deinem Gesicht, das nicht gerade dem Vaterland gilt. Ich dächte, Bruder, wir beide könnten schon Geheimnis gegen Geheimnis tauschen. Und am Ende hätte keiner beim Schleichhandel verloren. Wirst du aufrichtig sein? So sehr, dass wenn deine Ohren nicht Lust haben, in meine Brust hinunterzusteigen, mein Herz dir halbwegs auf meiner Zunge entgegenkommen soll. Ich liebe die Gräfin Fiesco. Wenigstens das hätte ich nicht entziffert. Hätte ich alle Möglichkeiten Revue passieren lassen. Deine Wahl spannt meinen Witz auf die Folter, aber es ist um ihn geschehen, wenn sie glückt. Man sagt, sie sei ein Beispiel der strengen Tugend. Man lügt. Sie ist das ganze Buch über den abgeschmackten Text. Eins von beiden, Calcagno. Gib dein Gewerbe oder dein Herz auf. Der Graf ist dir ungetreu. Eifersucht ist die abgefeimteste Kupplerin. Ein Anschlag gegen die Doria muss den Grafen in Atem halten und mir im Palast zu schaffen geben. Während er nun den Wolf aus der Hürde scheucht, soll der Marder in seinen Hühnerstall fallen. Unverbesserlich, Bruder. Habe Dank. Auch mich hast du plötzlich des Rotwerdens überhoben. Was ich mich zu denken geschämt habe, kann ich jetzt laut vor dir sagen. Ich bin ein Bettler, wenn die jetzige Verfassung nicht über den Haufen fällt. Sind deine Schulden so groß? So ungeheuer, dass mein Lebensfaden achtfach genommen am ersten Zehnteil abschnellen muss. Eine Staatsveränderung soll mir Luft machen, hoffe ich. Wenn sie mir auch nicht zum Bezahlen hilft, soll sie doch meinen Gläubigern das Fordern verleiden. Ich verstehe. Und am Ende, wenn Genua bei der Gelegenheit frei wird, lässt sich Sacco Vater des Vaterlandes taufen. Wärme mir einer das verdroschene Märchen von Redlichkeit auf, wenn der Bankrott eines Taugenichts und die Brunst eines Wollüstlings das Glück eines Staates entscheiden. Bei Gott, Sacco, ich bewundere in uns beiden die ferne Spekulation des Himmels, der das Herz des Körpers durch die Eiterbeulen der Gliedmaßen rettet. Hast du meinen Auftrag vollzogen? Auf ein Jota, mein Gebieter. Na, sag denn, wie pfeift man von Doria und der gegenwärtigen Regierung? Oh, pfui, nach abscheulichen Weisen. Schon das Wort Doria schüttelt sie wie ein Fieberfrost. Gianettino ist gehasst bis in den Tod, alles murrt. Die Franzosen, sagen sie, seien Genuas Ratten gewesen. Kater Doria habe sie aufgefressen und lasse sich nun die Mäuse belieben. Das könnte wahr sein. Und wussten Sie keinen Hund für den Kater? Die Stadt murmelt langes und breites von einem gewissen... Holla, hätte ich denn gar den Namen vergessen? Dummkopf, er ist so leicht zu behalten, als schwer zu machen war. Hat Genua mehr als den einzigen? So wenig als zwei Grafen von Lavagna. Das ist etwas. Und was flüstert man über mein lustiges Leben? Höret, Graf von Lavagna, Genua muss groß von euch denken. Man kann's nicht verdauen, dass ein Kavalier vom ersten Hause voll Talent und Kopf, Herr von 4 Millionen Pfund, Fürstenblut in den Adern, ein Kavalier wie Fiesco, dem auf den ersten Wink alle Herzen zufliegen würden, dass Genuas großer Mann, Genuas großen Fall verschlafe. Viele bedauern, viele verspotten, die meisten verdammen euch, alle beklagen den Staat, der euch verlor. Was spricht man zu meinem Roman mit der Gräfin Imperiali? Was ich zu wiederholen hübsch unterlassen werde. Frei heraus, je frecher, desto willkommener. Was murmelt man? Nichts murmelt man. Auf allen Kaffeehäusern, Billardtischen, Gasthöfen, Promenaden, auf dem Markt, auf der Börse schreit man laut. Na was, ich befehle es dir. Dass ihr ein Narr seid. Gut, hier nimmt sich hin für diese Zeitung. Die Schellenkappe habe ich mir aufgesetzt, dass die Genueser über mich zu raten haben. Bald will ich meine Glatze scheren, dass sie den Hans Wurst vor mir spielen. Die Worte, die du mir hinterbracht hast, sind gut. Lassen sich Taten daraus schließen? Durch ganz Genua herrscht eine dumpfige Schwüle. Dieser Missmut hängt wie ein schweres Wetter über der Republik. Nur einen Wind, so fallen Schlossen und Blitze. Still, horch! Es ist das Geschrei vieler Menschen, die vom Rathaus herabkommen. Heute ist Prokuratorwahl. Unmöglich kann die Sitzung schon aus sein. Der Tumult wälzt sich hierher. Horch! Das ist nicht das Gejauchze des Beifalls. Geschwind, riegel die Hofpforten auf. Ich habe eine Ahnung. Doria ist tollkühn. Der Staat gaukelt auf einer Nadelspitze. Ich wette, auf der Signoria ist Lärm worden. Was ist das? Helibarden blitzen, Schwerter. Holla! Senatoren fliegen hierher. Es ist ein Aufruhr. Spreng unter sie. Nenn meinen Namen. Sieh zu, dass sie hierher sich werfen. Was die Ameise Vernunft mühsam zu Haufen schleppt, jagt in einem Hui der Wind des Zufalls zusammen. Herr, die Senatoren! Graf, Sie verzeihen unserem Zorn, dass wir unangemeldet hereintreten. Ich bin beschimpft. Tödlich beschimpft vom Neffen des Herzogs im Angesicht der ganzen Signoria. Doria hat das goldene Buch besudelt, davon jeder genuesische Edelmann ein Blatt ist. Darum sind wir da. Der ganze Adel ist in mir aufgefordert. Der ganze Adel muss meine Rache teilen. Meine Ehre zu rächen, dazu würde ich schwerlich Gehilfen fordern. Der ganze Adel ist in ihm aufgereizt. Der ganze Adel muss Feuer und Flammen speien. Die Rechte der Nation sind zertrümmert. Die republikanische Freiheit hat einen Todesstoß. Sie spannen meine ganze Erwartung. Er war der 29. unter den Wahlherren. Hatte zur Prokuratorwahl eine goldene Kugel gezogen. 28 Stimmen waren gesammelt. 14 sparen für mich, ebenso viel für Lomelin. Dorias und die Seinige standen noch aus. Standen noch aus. Ich votierte für Zibo. Da zog Doria ein Schwert, das er unter dem Scharlach verborgen gehalten, spießte mein Votum daran, rief in die Versammlung: Senatoren, es gilt nicht. Es ist durchlöchert. Lomelin ist Prokurator. Lomelin ist Prokurator. Und warf sein Schwert auf die Tafel. Und rief: Es gilt nicht. Und warf sein Schwert auf die Tafel. Wozu sind Sie entschlossen? Die Republik ist ins Herz gestoßen. Wozu wir entschlossen sind? Zenturione, Binsen mögen vom Atem knicken. Eichen wollen den Sturm. Ich frage, was Sie beschließen. Ich dächte, man frage, was Genua beschließt. Genua, Genua, weg damit. Es ist mürb, bricht, wo Sie es anfassen. Sie rechnen auf die Patrizier? Vielleicht, weil Sie saure Gesichter schneiden, die Achsel zucken, wenn von Staatssachen Rede wird? Weg damit. Ihr Heldenfeuer klemmt sich in Ball levantinischer Waren. Ihre Seelen flattern ängstlich um Ihre ostindische Flotte. Lernen Sie unsere Patrizier besser schätzen. Kaum war Dorias trotzige Tat getan, flogen ihre einige hundert mit zerrissenen Kleidern auf den Markt, die Signoria fuhr auseinander. Wie Tauben auseinanderflattern, wenn in den Schlag sich ein Geier wirft. Nein, wie Pulvertonnen, wenn eine Lunte hineinfällt. Das Volk wütet auf. Der blinde, unbeholfene Koloss, der mit plumpen Knochen anfangs Gepolter macht, hohes und niederes, nahes und fernes, mit gähnendem Rachen zu verschlingen droht und zuletzt über Zwirnsfäden stolpert Genueser vergebens. Die Epoche der Meerbeherrscher ist vorbei. Genua ist unter seinem Namen gestürzt. Genua kann nicht mehr frei sein. Genua muss von einem Monarchen erwärmt werden. Genua braucht einen Souverän. Also huldigen Sie dem Schwindelkopf Giannettino. Wenn sich die grollenden Elemente versöhnen und der Nordpol dem Südpol nachspringt, kommt Senator. Glücklich, glücklich, das Stroh der Republik ist in Flammen. Das Feuer hat schon Häuser und Türme gefasst. Immer zu, immer zu. Allgemein werde der Brand. Der schadenfrohe Wind pfeife in die Verwüstung. Haufen über Haufen! Mach die Torflügel weit auf! Lass hereinstürzen, was Füße hat! Narren, die glauben, Fiesco von Lavagna werde fortführen, was Fiesco von Lavagna nicht anfing. Die Empörung kommt wie gerufen, aber die Verschwörung muss meine sein. Sie stürmen die Treppe herauf! Rachandoria! Rachandoria! Giannettino! Hübsch gemacht, meine Landsleute, dass ihr mir alle eure Aufwartung so macht, das Zeug von eurem guten Herzen. Aber meine Ohren sind delikater. Zu Boden mit den Doria! Zu Boden, Oheim und Neffe! Ein Tyrann! Der Staat muss eine andere Form haben! Ein Verräter des Landes und der Regierung! Soldaten nehmen die Gesetze! Hochverrat! Polterei! Genuas Untergang! Das Wappen der Republik an der Kutsche zu führen! Die Statue des Andreas mit dem Hof der Signoria! In Stücke mit dem Andreas! In tausend Stücken den Steinernen und den Lebendigen! In Stücken mit dem Andreas! Genueser, warum mir das alles? Ihr sollt es nicht dulden! Ihr sollt ihm den Daumen aufs Auge halten. Ihr seid ein kluger Mann und sollt es nicht dulden und sollt den Verstand für uns haben. Euer Zutrauen schmeichelt mir sehr. Kann ich es durch Taten verdienen? Schlage! Stufzeit! Doch ein gutes Wort werdet ihr noch annehmen? Redet, Lavagna. Genueser, das Reich der Tiere kam einst in bürgerliche Gärung. Parteien schlugen mit Parteien. Und ein Fleischerhund bemächtigte sich des Throns. Dieser, gewohnt, das Schlachtvieh an das Messer zu hetzen, hauste hündisch im Reich, kläffte, biss und nagte die Knochen seines Volks. Die Nation murrte. Die Kühnsten traten zusammen und erwürgten den fürstlichen Bullen. Jetzt ward ein Reichstag gehalten, die große Frage zu entscheiden, welche Regierung die glücklichste sei. Die Stimmen teilten sich dreifach. Genueser, für welche hättet ihr entschieden? Fürs Volk. Alle fürs Volk. Das Volk gewann's. Die Regierung ward demokratisch. Jeder Bürger gab seine Stimme. Mehrheit setzte durch. Wenige Wochen vergingen, so kündigte der Mensch dem neugebackenen Freistaat den Krieg an. Das Reich kam zusammen. Ross, Tiger, Bär, Elefant und Rhinoceros traten auf und brüllten laut zu den Waffen. Jetzt kam die Reihe an die übrigen. Lamm, Hase, Hirsch, Esel. Das ganze Reich der Insekten, der Vögel, der Fische, ganzes menschenscheues Heer. Alle traten dazwischen und wimmerten Friede. Seht, Genueser, der Feigen waren mehr, denn der Streitbaren, der Dummen, mehr, denn der Klugen, Mehrheit setzte durch. Das Tierreich streckte die Waffen und der Mensch brandschatzte sein Gebiet. Dieses Staatssystem ward also verworfen. Genueser, wozu wäret ihr jetzt geneigt gewesen? Zum Ausschuss. Freilich, ja, freilich, freilich, zum Ausschuss. Diese Meinung gefiel. Die Staatsgeschäfte teilten sich in mehrere Kammern. Wölfe besorgten die Finanzen. Füchse waren ihre Sekretäre. Tauben führten das Kriminalgericht. Tiger die gütlichen Vergleiche. Böcke schlichteten Heiratsprozesse. Soldaten waren die Hasen. Löwen und Elefanten blieben bei der Bagage. Der Esel war Gesandter des Reichs. Und der Maulwurf Oberaufseher über die Verwaltung der Ämter. Genueser, was hofft ihr von dieser weisen Verteilung? Wen der Wolf nicht zerriss, den prellte der Fuchs. Der diesem entrann, den tölpelte der Esel nieder. Tiger erwürgten die Unschuld. Dieb und Mörder begnadigte die Taube. Und am Ende, wenn die Ämter niedergelegt wurden, fand sie der Maulwurf alle unsträflich verwaltet. Die Tiere empörten sich. Lasst uns einen Monarchen wählen, riefen sie einstimmig. Der Klauen und Hirn und nur einen Magen hat. Und einem Oberhaupt huldigten alle, einem Genueser. Aber es war der Löwe. Bravo! Bravo! Bravo! Bravo. Das haben sie schlau gemacht. Und Genua soll's nachmachen. Und Genua hat seinen Mann schon. Ich will ihn nicht wissen. Geht heim. Denkt auf den Löwen. Es geht erwünscht. Volk und Staat, wieder Doria, Volk und Senat für Fiesco. Hassan, Hassan, ich muss diesen Wind benutzen. Hassan, Hassan, ich muss diesen Hass verstärken, dieses Interesse auffrischen. Raus, Hassan, Hurensohn der Hölle, Hassan, Hassan! Meine Sohlen brennen noch, was gibt's schon wieder? Was ich befehle. Wohin laufe ich zuerst, wohin zuletzt? Das Laufen sei dir diesmal geschenkt. Du wirst geschleift werden. Mach dich gleich gefasst. Ich posaune jetzt deinen Meuchelmord aus und übergebe dich der peinlichen Rota. Herr, das ist wieder die Abrede. Sei ganz ruhig. Es ist nichts mehr denn ein Possenspiel. In diesem Augenblick liegt alles daran, dass Giannettinos Anschlag auf mein Leben ruchbar wird. Man wird dich peinlich verhören. Ich bekenne dann oder leugne? Leugnest. Man wird dich auf die Tortur schrauben. Den ersten Grad stehst du aus. Diese Witzigung kannst du auf Konto deines Meuchelmords hinnehmen. Beim zweiten bekennst du. Ein Schelm ist der Teufel. Die Herren könnten mich beim Essen behalten und ich würde aus lauter Komödie gerädert. Du kommst ganz weg. Ich gebe dir meine gräfliche Ehre. Ich werde mir deine Bestrafung zur Genugtuung ausbitten und dich dann vor den Augen der ganzen Republik pardonieren. Ich lasse mir es gefallen. Sie werden mir das Gelenk auseinandertreiben. Das macht geläufiger. So, ritze mir mit deinem Dolch den Arm auf, bis Blut danach läuft. Ich werde tun, als hätte ich dich erst frisch auf der Tat ergriffen. Gut. Mörder! Mörder! Mörder! Setz die Wege! Mörder! Wege die Pumpen zu! Lass sie um ihre Freiheit brüllen wie die Löwin um ein Junges. Ich bleibe dabei. Doch, gnädiger Herr. Zum Teufel mit eurem Doch, Lomelin! Ich weiche um keines Haares Breite. Lass Genuas Türme die Köpfe schütteln und die tobende See Nein da reinbrummen. Ich fürchte den Tross nicht. Der Pöbel ist freilich das brennende Holz, aber der Adel gibt seinen Wind dazu. Die ganze Republik ist in Ballung. Volk und Patrizier. So stehe ich wie Nero auf dem Berg und sehe dem possierlichen Brand zu. Bis sich die ganze Masse des Aufruhrs einem Parteigänger zuwirft, der ehrgeizig genug ist, in der Verwüstung zu ernten. Possen! Possen! Ich kenne nur einen, der fürchterlich werden könnte, und für den ist gesorgt. Seine Durchlaucht, der Herzog. Signor Lomelin, meine Nichte wünscht auszufahren. Ich werde die Gnade haben, Sie zu begleiten. Höre, Neffe, ich bin schlimm mit dir zufrieden. Gönnen Sie mir Gehör, durchlauchtigster Oheim. Dem zerlumptesten Bettler in Genua, wenn er es wert ist. Einem Buben niemals. Und wer mein Neffe? gnädig genug, dass ich dir den Oheim zeige. Du verdienst den Herzog und seine Singuria zu hören. Nur ein Wort, gnädigster Herr. Höre, was du getan hast. Und verantworte dich dann. Du hast ein Gebäude umgerissen, das ich in einem halben Jahrhundert sorgsam zusammenfügte. Das Mausoleum deines Oheims, seine einzige Pyramide, die Liebe der Genueser. Den Leichtsinn verzeiht dir, Andreas. Mein Oheim und Herzog... Unterbrich mich nicht. Du hast das schönste Kunstwerk der Regierung verletzt, das ich selbst den Genuesern vom Himmel holte, das mich so viele Nächte gekostet, so viele Gefahren und Blut. Vor ganz Genua hast du meine fürstliche Ehre besudelt, weil du für meine Anstalt keine Achtung zeigtest. Wem wird sie heilig sein, wenn mein Blut sie verachtet? Diese Dummheit verzeiht dir der Oheim. Gnädigster Herr, Sie haben mich zu Genuas Herzog gezogen. Schweig! Du bist ein Hochverräter des Staats und hast das Herz seines Lebens verwundet. Merk dir's, Knabe. Es heißt Unterwerfung. Weil der Hirte am Abend seines Tagwerks zurücktrat, wähntest du die Herde verlassen. Weil Andreas eisgraue Haare trägt, trampeltest du wie ein Gassenjunge auf den Gesetzen. Gemach, Herzog. Auch in meinen Adern siedet das Blut des Andreas, vor dem Frankreich erzitterte. Schweig, befehle ich. Ich bin gewohnt, dass das Meer aufhorcht, wenn ich rede. Mitten in ihrem Tempel spießt du die majestätische Gerechtigkeit an. Weißt du, wie man das ahndet, Rebelle? Jetzt antworte. Unglückseliger Andreas, in deinem eigenen Herzen hast du den Wurm deines Verdienstes ausgebrütet. Ich baute den Genuesern ein Haus, das der Vergänglichkeit spotten sollte, und werfe den ersten Feuerbrand hinein. Diesen, dank es Unbesonnener, diesem eisgrauen Kopf, der von Familienhänden zur Grube gebracht sein will. Dank es meiner gottlosen Liebe, dass ich den Kopf des Empörers, dem beleidigten Staat, nicht vom Blutgerüste zuwerfe. Fliehen Sie, Prinz! Jetzt ist alles verloren! Was war zu verlieren? Genua, Prinz! Ich komme vom Markt. Das Volk drängt sich um einen Mohren, der an Stricken dahingeschleift wurde. Der Graf von Lavagna, über die 300 Nobili, ihm nach bis ans Richthaus, wo die Verbrecher gefoltert werden. Der Mohr war über einen Meuchelmord ertappt worden, den er dem Fiesco vollstrecken sollte. Was? Sind heute alle Teufel los? Man inquirierte scharf, wer ihn bestochen. Der Mohr gestand nichts. Man brachte ihn auf die erste Folter. Er gestand nichts. Man brachte ihn auf die zweite. Er sagte aus. Gnädiger Herr, wo gedachten Sie hin, da Sie Ihre Ehre einem Taugenichts preisgaben? Frage mich nichts. Hören Sie weiter. Kaum war das Wort Doria ausgesprochen, lieber hätte ich meinen Namen auf der Schreibtafel des Teufels gelesen, als hier den Ihren gehört. So zeigte sich Fiesco dem Volk. Sie kennen ihn, den Mann, der befehlend fleht, den Wucherer mit den Herzen der Menge. Die ganze Versammlung hing ihm atemlos in starren, schrecklichen Gruppen entgegen. Er sprach wenig, aber streifte den blutenden Arm auf. Das Volk schlug sich um die fallenden Tropfen wie um Reliquien. Der Mohr wurde seiner Willkür übergeben und Fiesco begnadigte ihn. Jetzt raste die Stille des Volkes in einen brüllenden Laut aus. Jeder Odem zernichtete einen Doria. Fiesco wurde auf tausendstimmigem Vivat nach Hause getragen. Der Aufruhr schwelle mir an die Gurgel. Kaiser Karl, mit dieser einzigen Silbe will ich Sie niederwerfen, dass in ganz Genua auch keine Glocke mehr summen soll. Böhmen liegt weit von Italien. Wenn Karl sich beeilt, kann er noch zeitig genug zu ihrem Leichenschmaus kommen. Glück genug also, dass er schon hier ist. Verwundert sich Lomelin? Glaubte er mich toll dreist genug, wütige Republikaner zu reizen, wenn sie nicht schon verkauft und verraten wären? Ich weiß nicht, was ich denke. Ich denke etwas, was du nicht weißt. Der Schluss ist gefasst. Übermorgen fallen 12 Senatoren. Doria wird Monarch und Kaiser Karl wird ihn schützen. Du trittst zurück? 12 Senatoren? Mein Herz ist nicht weit genug, eine Blutschuld 12-mal zu fassen. Narr! Am Thron wirft man sie nieder. Siehst du, ich überlegte mit Karls Ministern, dass Frankreich in Genua noch starke Parteien hätte, die es ihm zum zweiten Mal in die Hände spielen könnten, wenn man sie nicht mit der Wurzel vertilgte. Das wurmte beim alten Karl. Er unterschrieb meinen Anschlag. Und du schreibst, was ich diktiere. Noch weiß ich nicht. Setze dich, schreib! Was schreibe ich aber? Die Namen der 12 Kandidaten. Franz Centurione. Zum Dank für sein Votum führt er den Leichenzug. Cornelio Calva. Calva? Michael Zibo. Eine Abkühlung auf die Prokuratur. Thomas Asserato mit 3 Brüdern. Mit 3 Brüdern. Weiter. Fiesco von Lavagna. Geben Sie Acht. Geben Sie Acht, Sie werden über diesen schwarzen Stein noch den Hals brechen. Scipio Borgognino. Raphael Sacco. Dem soll ich Pardon auswirken, bis er mir meine 5000 Scudi bezahlt hat. Der Tod macht quitt. Vincent Calcagno. Calcagno. Den 12. schreibe ich auf meine Gefahr. Oder unser Todfeind ist vergessen. Ende gut, alles gut. Josef Verina. Das war der Kopf des Wurms. Der Tod gibt übermorgen prächtige Gala und hat 12 genuesische Fürsten geladen. In 2 Tagen ist Dogenwahl. Wenn die Signoria versammelt ist, werden die 12 auf ein Signal mit einem plötzlichen Schuss gestreckt. Wenn zugleich meine 200 Deutschen das Rathaus mit Sturm besetzen. Ist das vorbei, tritt Gianettino Doria in den Saal und lässt sich huldigen. Und Andreas? Ist ein alter Mann. Also 4 Galeeren sind eingelaufen? Liegen glücklich vor Anker. Das kommt erwünscht. Woher die Expressen? Von Rom, Piacenza und Frankreich. Willkommen, willkommen in Genua. Die Kuriere werden fürstlich bewirtet. Halt! Halt, hier kommt Arbeit für dich, die Fülle. Was steht zu Befehl? Morgen früh werden 2000 Mann verkappt zur Stadt hereinschleichen, Dienste bei mir zu nehmen. Verteile du deine Handlanger an den Toren herum mit der Order, auf die eintretenden Passagiere ein wachsames Auge zu haben. Einige werden als ein Trupp Pilgrime kommen, die nach Loretto wallfahrten gehen. Andere als Ordensbrüder oder Savoyarden oder Komödianten. Wieder andere als Krämer oder als ein Trupp Musikanten. Die meisten als abgedankte Soldaten, die genuesisches Brot essen wollen. Jeder Fremde wird ausgefragt, wo er einstelle. Antwortet er zur goldenen Schlange, so muss man ihn freundlich begrüßen und meine Wohnung bedeuten. Höre, Kerl, aber ich baue auf deine Klugheit. Herr, wie auf meine Bosheit. Entwischt mir nur eine Locke Haar, so sollt ihr meine 2 Augen in eine Windbüchse laden und Sperlinge damit schießen. Halt! Noch eine Arbeit. Die Galeeren werden die Nation scharf in die Augen stechen. Merke auf, was davon Rede wird. Frag dich jemand, so hast du von weitem Murmeln gehört, dass dein Herr damit Jagd auf die Türken mache. Verstehst du? Verstehe. Die Bärte der Beschnittenen liegen obendrauf. Was im Korb ist, weiß der Teufel. Gemach. Noch eine Vorsicht. Gianettino hat neuen Grund, mich zu hassen und mir Fallen zu stellen. Geh, beobachte deine Kameraden, ob du nicht irgendwo einen Meuchelmord witterst. Doria besucht die verdächtigen Häuser, hänge dich an die Töchter der Freude. Die Geheimnisse des Kabinetts stecken sich gerne in die Falten eines Weiberrocks. Versprich ihnen goldspeiende Kunde, versprich deinen Herrn. Nichts kann zu ehrwürdig sein, dass du nicht in diesen Morast untertauchen sollst, bis du den festen Boden fühlst. Halt, holla. Ich habe Eingang bei einer gewissen Diana Bononi. Und bin gegen 5/4 Jahr ihr Zuführer gewesen. Vorgestern sah ich den Prokurator Lomelin aus ihrem Hause kommen. Ach, wie gerufen. Eben der Lomelin ist der Hauptschlüssel zu allen Tollheiten Dorias. Gleich morgen früh musst du hingehen. Vielleicht ist er heute Nacht dieser keuschen Luna Endymion. Noch ein Umstand, gnädiger Herr. Wenn mich die Genueser fragen, und ich bin des Teufels, das werden sie, wenn sie mich jetzt fragen, was denkt Fiesco zu Genua? Werdet ihr eure Maske noch länger tragen, oder was soll ich antworten? Antworten, wart. Genua, liege auf dem Block, sollst du antworten. Und dein Herr heiße Fiesco von Lavagna. Was ich anbringen will, dass ich's gewaschen haben soll bei meiner hundsföttischen Ehre. Aber nun, Herr Lauffreund Hassan, in ein Weinhaus zuerst. Meine Füße haben alle Hände voll zu tun. Ich muss meinen Magen karassieren, dass er bei meinen Beinen das Wort redet. Jetzt, Doria, mit mir auf den Kampfplatz. Alle Maschinen des großen Wagestücks sind im Gang. Zum schaudernden Konzert alle Instrumente gestimmt. Nichts fehlt, als die Larve herabzureißen und Genuas Patrioten den Fiesco zu zeigen. Ein Besuch. Wer mag mich jetzt stören? Ah, willkommen, meine würdigen Freunde. Welche wichtige Angelegenheit führt Sie so vollzählig zu mir? Du auch da, teurer Bruder Verena? Sacco, Calcagno, Bogonino. Lauter seltene Erscheinungen in meinem Zimmer. Und hier begrüße ich einen fünften Gast, mir zwar fremd, doch empfohlen genug durch diesen würdigen Zirkel. Ich bin ein Maler schlechtweg, gnädiger Herr. Romano mit Namen, der sich vom Diebstahl an der Natur ernährt, kein Wappen hat als einen Pinsel und nun gegenwärtig ist, die große Linie zu einem Brutuskopf zu finden. Ihre Hand, Romano? Ihre Meisterin ist eine Verwandte meines Hauses. Ich liebe sie brüderlich. Kunst ist die rechte Hand der Natur. Diese hat nur Geschöpfe, jene hat Menschen gemacht. Was malen Sie aber, Romano? Szenen aus dem Altertum. Zu Florenz steht mein sterbender Herkules, meine Kleopatra zu Venedig, der wütende Ajax zu Rom. Hier ist meine letzte Arbeit. Es ist die Geschichte der Virginia und des Appius Claudius. Stellen Sie Ihr Tableau auf, ich will mir ein Fest daraus bereiten. Nun merket auf, Genueser. Diesen Römerkopf findest du bewundernswert? Weg mit ihm, nimm dein Gemälde weg, Romano. So trotzig stehst du da, weil du Leben auf toten Tüchern heuchelst und große Taten mit kleinem Aufwand verewigst. Du prahlst mit Poetenhitze, der Fantasie, marklosen Marionettenspiel, ohne Herz, ohne tatenwärmende Kraft, stürzest Tyrannen auf Leinwand. Du bist ein elender Sklave, machst Republik mit deinem Pinsel frei, kannst deine eigenen Ketten nicht brechen, geh, deine Arbeit ist Gaukelwerk. Der Schein, weiche der Tat, ich habe getan, was du nur maltest. Dachtet ihr, der Löwe schlief, weil er nicht brüllte? Waret ihr eitel genug, euch zu überreden, dass ihr die Einzigen wäret, die Genuas Ketten fühlten, die Einzigen, die sie zu zerreißen wünschten? Ehe ihr sie nur fern rasseln hörtet, hatte sie Fiesco schon zerbrochen. Hier, Soldaten von Parma, hier, französisches Geld, hier, 4 Galeeren vom Papst. Was fehlt noch, einen Tyrannen in seinem Nest aufzujagen? Republikaner, ihr seid geschickter Tyrannen zu verfluchen, als sie in die Luft zu sprengen. Fiesco. Mein Geist neigt sich vor dem Deinigen. Mein Knie kann es nicht. Du bist ein großer Mensch. Ganz Genua ärgerte sich an dem Weichling Fiesco. Ganz Genua fluchte über den verbuhlten Schurken Fiesco, Genueser. Genueser, meine Buhlerei hat den arglistigen Despoten betrogen. Meine Tollheit hat eurem Fürwitz meine gefährliche Weisheit verhüllt. Alle Maschinen sind gerichtet. Ich kann die Stadt von Land und Wasser bestürmen. Rom, Frankreich und Parma bedecken mich. Der Adel ist schwierig, des Pöbels Herzen sind mein. Die Tyrannen hab ich in Schlummer gesungen. Die Republik ist zu einem Umgusse zeitig. Zum Werk, Genueser! Wann versammeln wir uns wieder? Morgen Mittag will ich eure Meinungen sammeln. Morgen Mittag denn. Gute Nacht, Fiesco. Oh, welch ein Aufruhr in meiner Brust. Welch heimliche Flucht der Gedanken. Gleich verdächtigen Brüdern, die auf eine schwarze Tat ausgehen, auf den Zehen schleichen und ihr flammrotes Gesicht furchtsam zu Boden schlagen, stehlen sich die üppigen Phantome an meiner Seele vorbei. Haltet, haltet, lasst mich euch ins Angesicht leuchten. Republikaner Fiesco, Herzog Fiesco, Gemach, hier ist der jähe Hinuntersturz, wo sich scheiden Himmel und Hölle. Eben hier haben Helden gestrauchelt, sind gesunken und die Welt belegt ihre Namen mit Flüchen. Eben hier haben Helden gezweifelt, sind stillgestanden und Halbgötter geworden. Ein Diadem erkämpfen ist groß. Es wegwerfen ist göttlich. Geh unter, Tyrann. Sei frei, Genua, und ich dein glücklichster Bürger. Der Mond ist unter, der Morgen kommt feurig aus der See. Dass ich der größte Mann bin im ganzen Genua, und die kleineren Seelen sollten sich nicht unter die große versammeln, aber ich verletze die Tugend, Tugend. Der erhabene Kopf hat andere Versuchungen als der gemeine. Soll der Tugend mit ihm zu teilen haben? Ach, diese majestätische Stadt, mein, und drüber emporzuflammen gleich dem königlichen Tag, drüber zu brüten mit Monarchenkraft, all die kochenden Begierden, all die nimmersatten Wünsche, in diesem grundlosen Ozean unterzutauchen. Gewiss, wenn auch des Betrügers Witz den Betrug nicht adelt, so adelt doch der Preis dem Betrüger. Es ist schimpflich, eine Börse zu leeren. Es ist frech, eine Million zu veruntreuen. Aber es ist namenlos groß, eine Krone zu stehlen. Die Schande nimmt ab mit der wachsenden Sünde. Gehorchen. Herrschen. Ungeheuer erschwindlichte Kluft. Legt alles hinein, was der Mensch Kostbares hat. Eure gewonnenen Schlachten, Eroberer, Künstler eurer unsterblichen Werke, eure Wollüste, Epikuräer, eure Meere und Inseln, ihr Weltumschiffer. Herrschen, gehorchen. Sein und Nichtsein. Wer über den schwindlichten Graben vom letzten Seraph zum Unendlichen setzt, wird auch diesen Sprung ausmessen. Zu stehen in jener erhabenen Höhe, den ersten Mund am Becher der Freude, tief unten den geharnischten Riesen Gesetz am Gängelbande zu lenken, schlagen zu sehen unvergoltene Wunden, die unbändigen Leidenschaften des Volks gleich so viel stampfenden Rossen mit dem weichen Spiel des Zügels zu zwingen, den emporstrebenden Stolz der Vasallen mit einem Atemzug in den Staub zu legen, wenn der schöpferische Fürstenstab auch die Träume des fürstlichen Fiebers ins Leben schwingt. Ach, welch eine Vorstellung, die den staunenden Geist über seine Grenzen wirbelt. Nicht der Tummelplatz des Lebens, sein Gehalt bestimmt seinen Wert. Ein Augenblick Fürst hat das Mark des ganzen Daseins verschlungen. Zerstücke den Donner in seine einfachen Silben und du wirst Kinder damit in den Schlummer singen. Schmelze sie zusammen in einen plötzlichen Schall und der monarchische Laut wird den ewigen Himmel bewegen. Ich bin entschlossen. Vergeben Sie, Graf. Ich fürchte, Ihre Morgenruhe zu stören. Gewiss, gnädige Frau, Sie überraschen mich seltsam. Ich komme, mein Herr, Sie mit einer nichtsbedeutenden Bitte zu belästigen, wenn Sie Zeit für mich wegwerfen möchten. Seit 7 Monaten hatte ich den seltsamen Traum, Gräfin von Lavagna zu sein. Er ist verflogen. Der Kopf schmerzt mir davon. Ich werde den ganzen Genuss meiner unschuldigen Kindheit zurückrufen müssen, meine Geister von diesem lebhaften Phantome zu heilen. Erlauben Sie darum, dass ich in die Arme meiner guten Mutter zurückkehre. Gräfin! Es ist ein schwaches, verzärteltes Ding, mein Herz, mit dem Sie Mitleid haben müssen. Leonore, welch ein Auftritt, um Gottes Willen! Ihre Gemahlin zu sein, habe ich nicht verdient. Wie Sie jetzt zischen, die Lästerzungen. Wie Sie auf mich herabschielen, Genuas Damen und Mädchen. Seht, wie sie wegblüht, die Eitle, die den Fiesco heiratete. Grausame Ahndung meiner weiblichen Hoffart. Ich hatte mein ganzes Geschlecht verachtet, da mich Fiesco zum Brautaltar führte. Nein, wirklich, Madonna, dieser Auftritt ist sonderbar. Aufgeopfert. Aufgeopfert einer Buhlerin. Nur 2 Tage, Gräfin, und dann richten Sie mich. Nein. Sehen Sie mich an, mein Gemahl. Wahrhaftig. Die Augen, die ganz Genua in knechtisches Zittern jagen, müssen sich jetzt vor den Tränen eines Weibes verkriechen. Nicht mehr, Signora, nicht weiter. Ein schwaches Weibeherz zu zerfleischen, oh, es ist des starken Geschlechts so würdig. Ich warf mich in die Arme dieses Mannes. An diesen Starken schmiegten sich wollüstig alle meine weiblichen Schwächen. Ich übergab ihm meinen ganzen Himmel. Der großmütige Mann verschenkte ihn an eine... Meine Leonore, nein. Meine Leonore. Leonore, erfüllen Sie meine kleine, kindische Bitte. Alles, Fiesco. Nur nicht Gleichgültigkeit. Was Sie wollen, wie Sie wollen. Bis Genua um 2 Tage älter ist. Fragen Sie nicht. Verdammen Sie nicht. Geschwind, gnädiger Herr! Woher so ein Atem? Ist was ins Garn gelaufen? Lies diesen Brief. Bin ich denn wirklich da? Ich glaube, Genua ist um 12 Gassen kürzer geworden oder meine Beine um so viel länger. Ihr verblasst. Ja, um Köpfe werden sie karten. Und der eure ist Tarok. Wie gefällt's euch? Krauskopf und zehn Teufel. Wie kommst du zu diesem Brief? Ungefähr wie euer Gnaden zur Republik. Ein Expresser sollte damit nach Levante fliegen. Ich wittere den Fraß, laure den Burschen in einem Hohlweg auf. Baff, liegt der Marder, wir haben das Huhn. Sein Blut über dich. Der Brief ist nicht mit Gold zu bezahlen. Doch dank ich für Silber, Graf von Lavagna. Ich habe neulich einen Gelust nach eurem Kopf gehabt. Hier wäre er wieder. Jetzt, denke ich, wären gnädiger Herr und Halunke quitt. Fürs Weitere könnt ihr euch beim guten Freunde bedanken. Brief Nummer 2. Bist du toll? Brief Nummer 2. Nun, wie behagt euch das? Dorias eigene Unterschrift. Wo bringst du das Blatt her? Warm aus den Händen meiner Bononi. Ich machte mich noch die gestrige Nacht dahin, ließ eure schönen Worte und eure noch schöneren Zechinen klingen. Die letzten drangen durch. Über die feilen Weiberknechte. Republiken wollen sich stürzen, können einer Metze nicht schweigen. Ich sehe aus diesen Papieren, dass Doria und sein Anhang Komplott gemacht haben, mich mit 11 Senatoren zu ermorden und Gianettino zum souveränen Herzog zu machen. Nichts anderes. Und das schon am Morgen der Dogenwahl, dem 3. des Monats. Unsere flinke Nacht soll diesen Morgen im Mutterleib erwürgen. Geschwind, Hassan. Meine Sachen sind reif, rufe die anderen. Wir wollen ihm einen blutigen Vorsprung machen. Tummle dich, Hassan. Halten! Noch muss ich euch meinen Schubsack von Zeitungen stürzen. 2000 Mann sind glücklich hereinpraktiziert. Ich habe sie bei den Kapuzinern untergebracht, wo auch kein vorlauter Sonnenstrahl sie ausspionieren soll. Sie brennen vor Neugierde, ihren Herrn zu sehen, und es sind treffliche Kerle. Aus jedem Kopf blüht ein Scudi für dich. Was murmelt Genua zu meinen Galeeren? Das ist ein Hauptspaß, gnädiger Herr. Über die 400 Abenteurer, die der Friede zwischen Frankreich und Spanien auf den Sand gesetzt hat, nisten sich an meine Leute und bestürmten sie, ein gutes Wort für sie bei euch einzulegen, dass ihr sie gegen die Ungläubigen schicken mögt. Ich habe sie auf den Abend zu euch in den Schlosshof beschieden. Bald soll ich dir um den Hals fallen, Schurke, ein Meisterstreich. 400, sagst du? Genua ist nicht mehr zu retten. 400 Scudi sind dein. Ah, Fiasco. Wir zwei wollen Genua zusammenschmeißen, dass man die Gesetze mit dem Besen aufkehren kann. Das habe ich euch nie gesagt, dass ich unter der hiesigen Garnison meine Vögel habe, auf die ich zählen kann wie auf meine Höllenfahrt. Nun habe ich veranstaltet, dass wir auf jedem Tor wenigstens 6 Kreaturen unter der Wache haben, die genug sind, die anderen zu beschwätzen und ihre 5 Sinne unter Wein zu setzen. Wenn ihr also Lust habt, diese Nacht einen Streich zu wagen, so findet ihr die Wachen besoffen. Rede nichts mehr. Bis jetzt habe ich den ungeheuren Quader ohne Menschenhilfe gewälzt. Hart am Ziel soll mich der schlechteste Kerl in der Rundung beschämen. Deine Hand, Bursch. Was dir der Graf schuldig bleibt, wird der Herzog hereinholen. Du eilst nunmehr, was du eilen kannst, rufst die ganze Verschwörung zusammen. Diesen Befehl habe ich vorausgewittert und darum jeden auf meine Faust punkt 10 Uhr hierher bestellt. Ich höre Tritte, sie sind's. Ha, Kerl! Du verdienst deinen eigenen Galgen, wo noch kein Sohn Adams gezappelt hat. Geh ins Vorzimmer und warte. Der Mohr hat seine Arbeit getan. Der Mohr kann gehen. Wir sind da, dir Rede zu geben. Genueser, das ist eine merkwürdige Stunde. Du hast uns aufgefordert, einen Plan zum Tyrannenmord auszudenken. Frage uns. Zuerst also eine Frage, die spät genug kommt, um seltsam zu klingen. Wer soll fallen? Die Tyrannen. Wohlgesprochen. Die Tyrannen. Ich bitte euch, gebt genau Acht auf die Schwere des Worts. Wer die Freiheit zu stürzen Miene macht oder Gewicht hat, wer ist mehr Tyrann? Ich hasse den Ersten. Den Letzten fürchte ich. Andreas Doria falle. Andreas? Der abgelebte Andreas, dessen Rechnung mit der Natur vielleicht übermorgen zerfallen ist? Andreas, der sanftmütige Alte? Furchtbar ist dieses alten Mannes Sanftmut, Sacco. Gianettinos Tolltrotz nur lächerlich. Andreas Doria falle, da sprach deine Weisheit, Verina. Ketten von Stahl oder Seide, es sind Ketten. Und Andreas Doria falle. Den Stab gebrochen über Onkel und Neffe, also Aufruhr. Und den auch diese Nacht, Genueser. Was? Noch diese Nacht? Noch sind die Tyrannen zu mächtig, noch unser Anhang zu dünn. Diese Nacht noch? Und es ist nichts getan und die Sonne geht schon bergunter. Eure Bedenklichkeiten sind sehr begründet. Aber lest diese Blätter. Jetzt fahre wohl, Doria, schöner Stern. Stolz und vorlaut standst du da, als hättest du den Horizont von Genua verpachtet und sahst doch, dass auch die Sonne den Himmel räumt und das Zepter der Welt mit dem Monde teilt. Fahre wohl, Doria, schöner Stern. Auch Patroklos ist gestorben und war mehr als du. Das ist grässlich. 12 auf einen Schuss. Morgen in der Signoria. Gebt mir die Zettel. Ich reite spornstreiks durch Genua und zeige sie. So werden die Steine hinter mir springen und die Hunde zeter Mordio heulen. Rache! Rache! Diese Nacht noch! Da seid ihr, wo ich euch wollte. Sobald es Abend wird, will ich die vornehmsten Missvergnügten seiner Lustbarkeit bitten. Nämlich alle, die auf Giannettinos Mordliste stehen. Sie werden meinen Anschlag mit offenen Armen umfassen. Daran zweifle ich nicht. Daran zweifle ich nicht. Vor allem müssen wir uns des Meers versichern. Galeeren und Schiffsvolk habe ich. Die 20 Schiffe der Doria sind unbetakelt, unbemannt, leicht überrumpelt. Haben wir den Hafen, so liegt Genua in Ketten. Unleugbar. Dann werden die festen Plätze der Stadt erobert und besetzt. Der wichtigste ist das Thomastor, das zum Hafen führt und unsere Seemacht mit der Landmacht verknüpft. Beide Doria werden in ihren Palästen überfallen, ermordet. In allen Gassen wird Lärm geschlagen, die Sturmglocken werden gezogen, die Bürger herausgerufen, unsere Partei zu nehmen und Genuas Freiheit zu verfechten. Begünstiget uns das Glück, so hört ihr in der Signoria das Weitere. Der Plan ist gut. Lasst sehen, wie wir die Rollen verteilen. Genueser, ihr stelltet mich freiwillig an die Spitze des Komplotts. Werdet ihr auch meinen weiteren Befehlen gehorchen? So gewiss sie die Besten sind. Verina, weißt du das Wörtchen unter der Fahne? Genueser sagt's ihm. Es heißt Subordination. Versteht mich ganz. Wenn ich nicht der Souverän der Verschwörung bin, so hat sie auch ein Mitglied verloren. Ein freies Leben ist ein paar knechtischer Stunden wert. Wir gehorchen. So verlasst mich jetzt. Schlag 9 ist alles im Schloss, meine letzten Befehle zu hören. Ich will die Parole ablauern. Ich die Runde durch Genua machen. Ich nehme den Hafen auf mich. Ich die Soldaten. Schlugen Sie nicht um gegen das Wörtchen Subordination? Aber es ist zu spät, Republikaner. Hassan? Gnädigster Herr. Alle, deren Namen hier auf diesem Zettel stehen, ladest du zu einer Komödie auf die Nacht. Mitzuspielen vermutlich. Die Entree wird gurgeln kosten. Wenn das bestellt ist, will ich dich nicht länger in Genua aufhalten. Das sei deine letzte Arbeit. Stehen wir so miteinander? Will dich nicht mehr in Genua aufhalten. Das heißt, aus dem Christlichen in mein Heidentum verdolmetscht, wenn ich Herzog bin, lasse ich den guten Freund an einen genuesischen Galgen hängen. Gut. Er besorgt, weil ich um seine Schliche weiß, werde ich seine Ehre über mein Maul springen lassen, wenn er Herzog ist, sagte Herr Graf. Das Letzte wäre noch zu überlegen. Jetzt, alter Doria, steht mir deine Haut zu Befehl. Hin bist du, wenn ich dich nicht warne. Wenn ich jetzt hingehe und das Komplott angebe, rette ich dem Herzog von Genua nichts Geringeres als ein Leben und ein Herzogtum. Nichts Geringeres als dieser Hut, von Gold gestrichen voll, kann sein Dank sein. Aber sachte, Freund Hassan, du bist etwa gar auf der Reise nach einem dummen Streich. Wenn die ganze Totschlägerei jetzt zurückging und daraus gar etwas Gutes würde, pfui, pfui. Was will mir mein Geiz für einen Teufelsstreich spielen? Was stiftet größeres Unheil, wenn ich diesen Fiasko prelle? Wenn ich jenen Doria an das Messer liefere? Das klügelt mir aus, meine Teufel. Bringt der Fiasko es hinaus, kann Genua aufkommen. Weg, das kann nicht sein. Schlüpft dieser Doria durch, bleibt alles wie vor und Genua hat Frieden. Das wäre noch garstiger. Aber das Spektakel, wenn die Köpfe der Republikaner in die Garküche des Henkers fliegen, aber das lustige Gemetzel dieser Nacht, wenn ihre Durchlauchten am Pfiff eines Mohren erwürgen. Nein, aus diesem Wirrwarr helfe sich ein Christ. Dem Heiden ist das Rätsel zu spitzig. Ich will einen Gelehrten fragen. An das große Hoftor kommen 4 Posten, 2 an jede Tür zum Schloss. Wer will, wird hereingelassen. Hinaus darf niemand. Wer Gewalt braucht, niedergestochen. Wer da? Freunde von Lavagna. Wo hinaus geht's zur Komödie? Weiß nicht. Freund, wann geht die Komödie an? Weiß nicht. Freund, was soll das? Weiß nicht. Sonderbar. Wer da? Freunde von Lavagna. Zibo, wo sind wir? Was? Schau um dich, Zibo. Wo? Was? Alle Türen besetzt. Hier liegen Waffen. Niemand gibt Auskunft. Das ist seltsam. Hier ist's nicht richtig. Fiesco hat seinen Spaß daran. Morgen ist Dogenwahl. Zibo, hier ist's nicht richtig. Stille. Stille, stille. Der rechte Schlossflügel ist voll Lichter. Hörst du nichts? Hörst du nichts? Hohles Gemurmel drinnen und mitunter... Dumpfiges Rasseln wie von Harnischen, die sich aneinander reiben. Wer da? Freunde vom Hause. Es ist Verina. Nun klärt sich alles auf. Sie kommen erwünscht, Verina, uns allen aus dem Traume zu helfen. Wieso? Wieso? Wir sind zu einer Komödie geladen. So haben wir einen Weg. Den Weg alles Fleisches, den weiß ich. Sie sehen ja, dass die Türen besetzt sind. Wofür die Türen besetzt? Wofür die Waffen? Wir stehen da wie unter dem Galgen. Der Graf wird selbst kommen. Er kann sich betreiben. Meine Geduld reißt den Zaum ab. Wie steht's im Hafen, Verina? Alles glücklich an Bord, Borgandino. Das Schloss ist auch gepfropft voll Soldaten. Es geht stark auf 9 Uhr. Der Graf macht sehr lange. Höre, Borgandino. Höre, aber erwidere nichts. Kein Wort sollst du darauf sagen. Fiesco muss sterben. Sterben? Fiesco? Sterben. Ich danke dir, Gott, es ist heraus. Fiesco muss sterben. Sterben durch mich. Es gibt Taten, die sich keinem Menschenurteil mehr unterwerfen, nur den Himmel zum Schiedsmann erkennen. Das ist eine davon. Ich will weder deinen Tadel noch deinen Beifall. Ich weiß, was sie mich kostet, und damit gut. Doch höre, du könntest dich wohl gar wahnsinnig daran denken. Höre, sahst du ihn gestern in unserer Bestürzung sich spiegeln? Der Mann, dessen Lächeln Italien irreführte, wird er seinesgleichen in Genua dulden? Den Tyrannen wird Fiesco stürzen, das ist gewiss. Fiesco wird Genuas gefährlichster Tyrann werden, das ist gewisser. Übereile dich nicht. Es lässt sich nicht übereilen, wo nicht verzögert werden kann. Wenn ich den zweiten Mord nicht begehe, kann ich den ersten niemals verantworten. Aber wann soll Fiesco sterben? Wenn Genua frei ist, stirbt Fiesco. Willkommen, werte Gäste. Sie werden geschmäht haben, dass der Hausvater so lange auf sich warten ließ. Verzeihen Sie. Man schließe. Meine Herren, ich bin so frei gewesen, Sie zu einem Schauspiel bitten zu lassen. Nicht aber Sie zu unterhalten, sondern Ihnen Rollen darin aufzutragen. Lange genug, meine Freunde, haben wir Giannettino Dorias Trotz und die Anmaßung des Andreas ertragen. Wenn wir Genua retten wollen, Freunde, wird keine Zeit zu verlieren sein. Zu was Ende glauben Sie diese 20 Galeeren, die den vaterländischen Hafen belagern? Zu was Ende die Allianzen, so diese Doria schlossen? Zu was Ende die fremden Waffen, die sie ins Herz Genuas zogen? Jetzt ist es nicht mehr mit Murren und Verwünschungen getan. Alles zu retten muss alles gewagt werden. Ein verzweifeltes Übel will eine verwegene Arznei. Sollte einer in dieser Versammlung sein, der Phlegma genug hat, einen Herrn zu erkennen, der nur seinesgleichen ist, hier ist keiner, dessen Ahne nicht um Genuas Wiege standen. Was bei allem, was heilig ist, was haben denn diese zwei Bürger voraus, dass sie den frechen Flug über unsere Häupter nehmen? Jeder von ihnen ist feierlich aufgefordert, Genuas Sache gegen seine Unterdrücker zu führen. Keiner von ihnen kann um ein Haar breit von seinen Rechten vergeben, ohne zugleich die Rechte des ganzen Staats zu verraten. Schon habe ich vor Ihnen her den Weg zum Ruhme gebahnt. Wollen Sie folgen? Ich bin bereit, Sie zu führen. Der Erfolg wird das Wagstück begünstigen, denn meine Anstalten sind gut. Das Unternehmen ist gerecht, denn Genua leidet. Der Gedanke macht uns unsterblich, denn er ist gefährlich und ungeheuer. Genua wird frei. Mit diesem Feldgeschrei gegen die Hölle. Wer draußen? Schließt auf! Ein Freund, schließt um Gottes Willen auf! Das ist Calcagno. Was soll das um Gottes Willen? Macht ihm auf, Soldaten! Aus! Flieh, wer fliehen kann, alles aus! Verraten sind wir! Ihr Moor, Lavanga! Ich komme vom Palast der Signoria. Er hat Audienz beim Herzog. Des Mohren erstes Wort muss Verschwörung gelautet haben. Der Alte trat schneebleich zurück. Soldaten, streckt mir die Hellebarden vor. Ich will nicht durch die Hände des Henkers sterben. Wer draußen? Ordnanz des Herzogs! Schließt auf, Soldaten. Führt uns zum Grafen. Der Graf ist hier. Wer begehrt mich? Einen guten Abend vom Herzog. Diesen Mohren liefert er euer Gnaden gebunden aus. Er habe schändlich herausgeplaudert. Das Weitere sagt der Zettel. Es ist gut, Freund. Meinen Respekt an den Herzog. Und auch meinerseits einen. Und sag ihm dem Herzog, wenn er keinen Esel geschickt hätte, so würde er erfahren haben, dass 2000 Soldaten im Schloss stecken. Was bedeutet das? Genueser, die Gefahr ist vorbei, aber auch die Verschwörung. Was, sind die Doria tot? Bei Gott, auf das war ich nicht gefasst. Der alte, schwächliche Mann schlägt mit 4 Zeilen 3500 Mann. Doria schlägt den Fiesco. Also lesen Sie doch. Lavagna, Sie haben, deucht mich, ein Schicksal mit mir. Wohltaten werden Ihnen mit Undank belohnt. Dieser Mohr warnt mich vor einem Komplott. Ich sende ihn hier gebunden zurück und werde heute Nacht ohne Leibwache schlafen. Nun, Fiesco? Ein Doria soll mich an Großmut besiegt haben? Eine Tugend fehlte im Stamm der Fiesca? Nein. Geht auseinander, ihr. Ich werde hingehen und alles bekennen. Bist du wahnsinnig, Mensch? War es denn irgendein Bubenstreich, den wir vorhatten, oder war es nicht die Sache des Vaterlands? Oder wolltest du nur dem Andreas zu Leib und nicht dem Tyrannen? Ich verhafte dich als einen Verräter des Staats. Bindet ihn! Werft ihn zu Boden! Sachte doch! Wer ist der Erste, der das Halfte über den Tiger wirft? Seht ihr, Herrn, frei bin ich. Könnte durch, wo ich Lust hätte. Jetzt will ich bleiben, denn ich habe mich anders besonnen. Auf Ihre Pflicht besonnen. Knabe, lernen Sie erst die Ihrige gegen mich auswendig. Ihr Herrn, es bleibt alles wie vor. Und du, Hassan, hast das Verdienst, eine große Tat zu veranlassen. Entfliehe. Das heißt, der Teufel lässt keinen Schelmen sitzen. Gehorsamer Diener, ihr Herren. Ich merke schon, in Italien wächst mein Strick nicht. Ich muss ihn anders versuchen. Genueser, ich habe hier euer aller Rollen zu Papier gebracht. Wenn jeder die seinige erfüllt, so ist nichts mehr zu sagen. Verina wird voraus in den Hafen gehen und mit einer Kanone das Signal zum Ausbruch geben, wenn die Schiffe erobert sind. Ihr werdet mich abholen, wenn die Kanone donnert. Fiesco! Fiesco! Leonore, ich sah Sie einst einer Genueserin zur Linken gehen. Ich sah Sie in den Assembleen des Adels mit dem zweiten Handkuss der Ritter vorlieb nehmen. Leonore, das tat meinen Augen weh. Ich beschloss, es soll nicht mehr sein, es wird aufhören. Gehen Sie zu Bette, Gräfin. Morgen will ich die Herzogin wecken. Gott, meine Arme! Lassen Sie mich ausreden, Liebe. Deinen Tränen war ich diese Genugtuung schuldig. Darum behängte ich mich mit dieser Harlekins-Leidenschaft. Darum ließ ich dich fallen und mein Wild rannte glücklich in den Betrug. Zwei meiner Ahnherren trugen die dreifache Krone. Das Blut der Fiesca fließt nur unter dem Purpur gesund. Leonore, soll ihr Gemahl nur ererbten Glanz von sich werfen? Was soll er sich für all seine Hoheit beim Zufall bedanken, der in einer erträglichen Laune aus modernden Verdiensten einen Fiesco von Lavagna zusammenflickte? Nein, Leonore, ich bin zu stolz, mir etwas schenken zu lassen, was ich noch selbst zu erwerben weiß. Heute Nacht werfe ich meinen Ahnen den geborgten Schmuck in ihr Grab zurück. Die Grafen von Lavagna starben aus. Die Fürsten beginnen. Ich sehe meinen Gemahl an tiefen, tödlichen Wunden zu Boden fallen. Ich sehe die stummen Träger den zerrissenen Leichnam meines Gemahls mir entgegentragen. Die erste einzige Kugel fliegt durch die Seele Fiescos. Ruhig, mein Kind, das wird diese einzige Kugel nicht. Oh, mein Gemahl, du gehst nicht hin, dich den Genuesern zu zeigen und angebetet zu werden. Republikaner aus ihrem Schlaf aufzujagen, ist kein Spaziergang, Fiesco. Traue diesen Rebellen nicht. Die Klugen, die dich aufhetzen, fürchten dich. Die Dummen, die dich vergöttern, nützen dir wenig. Und wo ich hinsehe, ist Fiesco verloren. Kleinmut ist die höchste Gefahr. Größe will auch ein Opfer haben. In dieser stürmischen Zone des Throns verdorre das zarte Pflänzchen der Liebe. Das Herz eines Menschen. Und wer auch selbst Fiesco, der Mensch, ist zu eng für zwei allmächtige Götter. Götter, die sich so gram sind. Liebe hat Tränen und kann Tränen verstehen. Herrschsucht hat eherne Augen, worin ewig nie die Empfindung perlt. Liebe hat nur ein Gut, tut Verzicht auf die ganze übrige Schöpfung. Herrschsucht hungert beim Raub der ganzen Natur. Herrschsucht zertrümmert die Welt in ein rasselndes Kettenhaus. Liebe träumt sich in jede Wüste Elysium. Leonore, hör auf. Opfre die Liebe der Größe, opfre die Ruhe, wenn nur Fiesco noch bleibt. Selten stiegen Engel auf den Thron, seltener herunter. Wer keinen Menschen zu fürchten braucht, wird er sich eines Menschen erbarmen? Wer an jeden Wunsch einen Donnerkeil heften kann, wird er für nötig finden, ihm ein sanftes Wörtchen zum Geleit zu geben? Leonore, hör auf, die Brücke ist hinter mir abgebrochen. Und warum, mein Gemahl? Nur Taten sind nicht mehr zu tilgen. Komm zurück, entsage. Die Liebe soll dich entschädigen. Kann mein Herz deinen ungeheuren Hunger nicht stillen? Oh, Fiesco, das Diadem wird noch ärmer sein. Leonore. Lass uns fliehen, Fiesco. Lass in den Staub uns werfen, all dieses prahlende Nichts. Die Zeit ist da. Leb wohl, Leonore. Ewig oder Genua liegt morgen zu deinen Füßen. Deine Schränke bei Tag. Mitternacht ist eine ungewöhnliche Stunde. Du höhnst deinen Warner? Ich dank ihm und geh zu Bette. Fiesco hat sich schläfrig geschwelgt und hat keine Zeit übrig für Doria. Unglücklicher alter Mann, den Wink eines Verräters verlachtest du. Verlache den Rat eines Freundes nicht. Ein Pferd steht gesattelt in deinem Hof. Fliehe bei Zeiten. Verlache den Freund nicht. Fiesco denkt edel, ich habe ihn niemals beleidigt und Fiesco verrät mich nicht. Denkt edel, verrät dich und gab dir Proben von beidem. So steht eine Leibwache da, die kein Fiesco zu Boden wirft. Wenn ich gehe, ob ihm unter ihm dienen. Ich möchte sie sprechen, einen Brief in die Ewigkeit zu bestellen. Armer Spötter, hast du nie gehört, dass Andreas Doria 80 alt ist? Und Genua glücklich? Musste ich diesen Mann erst stürzen? Ich lerne, dass es schwerer ist, ihm zu gleichen. Nun, ich machte Größe mit Größe wett. Wir sind fertig, Andreas. Und nun verderben gehe deinen Gang. Er befahl, Lärmen zu schlagen. Auf den Galeeren kracht eine Kanone. Die Sklaven werden ihre Ketten reißen. Feuer dort! Wachen in Aufruhr! Wer dort? Feinde, Prinz! Wer da? Steht! Eure Losung! Unterwerfung und Doria! Räuber der Republik! Halt! Mord! Hilfe! Gianettino Doria ist getroffen! Sagt's dem Fiesco an! Der Wurf ist geworfen. Hier liegt Gianettino Doria. Andreas Doria ist entflohen. Und ich komme Ihnen zu sagen, dass zwei Drittel von Genua ihrer Partei ergreifen und zu fieskischen Fahnen schwören. Und durch mich schickt Ihnen Verina vom Admiralschiff seinen Gruß und die Herrschaft über Hafen und Meer. Und durch mich der Gouverneur der Stadt seinen Kommandostab und die Schlüssel. Und in mir wirft sich der Große und der Kleine Rat der Republik kniend vor seinen Herrn und bittet fußfällig um Gnade und Schonung. Mich lasst den Ersten sein, der den großen Sieger in seine Mauern willkommen heißt. Volk und Senat stehen wartend, ihren gnädigen Oberherrn im Fürsten Purpur zu begrüßen. Erlauben Sie uns, durchlauchtigster Herzog, Sie im Triumph nach der Signoria zu führen. Ich will Genua einen Fürsten schenken, wie noch kein Europäer sah. Heil dem Herzog von Genua! Man jauchzt. Wem gilt das? Verina erwünscht. Eben war ich aus, dich zu suchen. Das war auch mein Gang. Merkt Verina keine Veränderung an seinem Freunde? Ich wünsche keine. Aber siehst du auch keine? Ich hoffe, nein. Ich frage, findest du keine? Ich finde keine. Nun siehst du, so muss es doch wahr sein, dass die Gewalt nicht Tyrannen macht. Seit wir uns beide verließen, bin ich Genuas Herzog geworden. Und Verina findet meine Umarmung noch feurig wie sonst. Desto schlimmer, dass ich sie frostig erwidern muss. Der Anblick der Majestät fällt wie ein schneidendes Messer zwischen mich und den Herzog. Fiesco von Lavagna besaß Länder in meinem Herzen. Jetzt hat er ja ganz Genua erobert. Und ich nehme mein Eigentum zurück. Das wolle Gott nicht. Für ein Herzogtum wäre der Preis zu jüdisch. Ist denn etwa die Freiheit in der Mode gesunken, dass man dem Ersten, dem Besten, Republiken um ein Schandengeld nachwirft? Das sagst du niemand als dem Fiesco. Oh, natürlich. Ein vorzüglicher Kopf muss es immer sein, von dem die Wahrheit ohne Ohrfeige wegkommt. Aber schade. Aber schade, der verschlagene Spieler hat's nur in einer Karte versehen. Er kalkulierte das ganze Spiel des Neides. Aber der raffinierte Witzling ließ zum Unglück die Patrioten aus. Ich schwör es beim lebendigen Gott. Ehe die Nachwelt meine Gebeine aus dem Kirchhof eines Herzogtums gräbt, soll sie auf dem Rade zusammenlesen. Auch nicht, wenn der Herzog dein Bruder ist. Wenn er sein Fürstentum nur zur Schatzkammer seiner Wohltätigkeit macht. Verina, auch dann nicht. Auch dann nicht. Und der verschenkte Raub hat noch keinem Dieb von dem Galgen geholfen. Überdies ging diese Großmut bei Verina fehl. Meinem Mitbürger könnte ich schon erlauben, mir Gutes zu tun. Meinem Mitbürger hofft ich's wettmachen zu können. Die Geschenke eines Fürsten sind Gnade. Und nur Gott ist mir gnädig. Wollte ich doch lieber Italien vom Atlantermeer abreißen, als diesen Starrkopf von seinem Wahn. Und abreißen ist doch sonst deine schlechteste Kunst nicht. Davon weiß das Lamm der Republik zu erzählen, dass du dem Wolf Doria aus dem Rachen nahmst. Es selbst aufzufressen. Höre, Fiesco, nicht Untertan gegen Herrn, nicht Freund gegen Freund. Mensch gegen Mensch rede ich zu dir. Du hast eine Schande begangen an der Majestät des wahrhaftigen Gottes, dass du dir die Tugend, die Hände zu deinem Bubenstück führen und Genuas Patrioten mit Genua Unzucht treiben ließest. Fiesco, wäre auch ich der redlich Dumme gewesen, den Schalk nicht zu merken. Fiesco, bei allen Schauern der Ewigkeit, einen Strick wollte ich drehen aus meinen eigenen Gedärmen und mich erdrosseln. Das fürstliche Schelmenstück drückt wohl die Goldwaage menschlicher Sünden entzwei, aber du hast den Himmel geneckt und den Prozess wird das Weltgericht führen. Besinne dich auf keine Antwort. Jetzt sind wir fertig. Aber noch einmal umarme mich, Fiesco. Hier ist ja niemand, der den Verina weinen sieht und einen Fürsten empfinden. Gewiss, nie schlugen zwei größere Herzen zusammen. Wir liebten uns doch so brüderlich warm, Fiesco. Fiesco, du räumst einen Platz in meiner Brust, den das Menschengeschlecht dreifach genommen nicht mehr besetzen wird. Verena, sei mein Freund. Wirf diesen hässlichen Purpur weg und ich bin's. Der erste Fürst war ein Mörder und führte den Purpur ein, die Flecken seiner Tat in dieser Blutfarbe zu verstecken. Höre, Fiesco, ich bin ein Kriegsmann, verstehe mich wenig auf nasse Wangen. Fiesco, das sind meine ersten Tränen. Wirf diesen Purpur weg. Schweig. Fiesco, wirf diesen Purpur weg. Reize mich nicht mehr. Ich reize dich nicht mehr. Herzog von Genua, auf den Schiffen des gestrigen Tyrannen lernte ich eine Gattung armer Geschöpfe kennen, die eine verjährte Schuld mit jedem Ruderschlag wiederkäuen und in den Ozean ihre Tränen weinen. Ein guter Fürst eröffnet sein Regiment mit Erbarmen. Wolltest du dich entschließen, die Galeerensklaven zu erlösen? Sie seien die Erstlinge meiner Tyrannei. Geh und verkündige ihnen allen Erlösung. So machst du deine Sache nur halb, wenn du ihre Freude verlierst. Versuch es und gehe selbst. Die großen Herren sind so selten dabei, wenn sie Böses tun. Sollten sie auch das Gute im Hinterhalt stiften? Ich dächte, der Herzog wäre für keines Bettlers Empfindung zu groß. Mann, du bist schrecklich. Aber ich weiß nicht, warum ich folgen muss. Der Fürst hat den Vortritt. Was zerrst du mich so am Mantel? Er fällt. Nun, wenn der Purpur fällt, muss auch der Herzog nach. So falle, Fiesco. Hilf, Genua! Hilf! Hilf, der Herzog! Wo ist Fiesco? Andreas ist zurück. Halb Genua springt dem Andreas zu. Wo ist Fiesco? Ertrunken. Antwortet die Hölle oder das Tollhaus? Ertränkt, wenn das hübscher lautet. Ich gehe zum Andreas. Die Verschwörung des Fiesco zu Genua von Friedrich Schiller. Es sprachen Albert Florath, Wolfgang Wahl, Will Quadflieg, Hans-Jörg Fellmi, Hermann Schomberg, Karl-Maria Schley, Kurt Meister, Alf Marholm, René Deltgen, Elisabeth Opitz und Edith Lechthaber.